גיגביט. ואני תירקון, זה שתי צ'מטות קנדלים. קנדלים macht den Jack. Weil ich hole und nicht gestört. Und es droht einmal am Mann. Zeig ich Chicas, was ich kann. Und der Sound macht euch ei, ei, ei. Und da geht die Party ab. Denn der Fuchs ist mit dabei. Wir sind nicht Doppel A. Doch wir rocken stillen Ort. Doch Harry leider sauer. Weil Wein fort. Hey, da geht was. Schwingt die Lände und dann schreit. Wenn ihr unten mit uns seid, yeah. Das allerfetteste, was ich geht. Hey, da geht was. Komm schon, sag mir Gott das Haus. Doug und Benny. So sieht's aus. Hey, da geht was. Und das ist wirklich das allerfetteste, was ich geht. Wir gehen ab wie Lola rennt. Denn sie läuft galopp wie Pferd. Zum definitiv Fettkonzert. Da hilft keine Mama oder gar die Polizei. Verriegelt eure Türen, Jack und Benny kommt vorbei. Ach, guten Tag, hier kommt der Fuchs aus Stock. Ach, meine Damen und Herren, Pop, Pop, ich hab euch gern. Und gern kannst du mich. Dieses Lied ist nur für dich, denn ich bin raus aus deinem Plan, oh. Weil für dich der Morgen kam. Hey, da geht was. Schwingt die Lände und dann schreit, wenn ihr unten mit uns seid, yeah. Hey, da geht was. Und das ist für mich das allerfetteste, was ich geht. Hey, da geht was. Komm schon, sag mir Gott das Haus. Doug und Benny. So sieht's aus. Hey, da geht was. Und das ist wirklich das allerfetteste, was ich geht. Ich sag Chick, sag 1, sag 2, 3 und 4 sind nicht hier. Waren letzte Nacht bei mir. Dann beim Fuchs, dann beim Jörg. Danach Defa Tracks gehört. Die waren frisch wie Doppelminz. Die waren Helden der Provinz. Unser Sound macht euch ei, ei, ei. Denn du ziehst den Defa-Joint. Und der Tag, der wird dein Freund. Baby, wackel mit dem Backen zu den Concert City Bass. Party people in the place. Und ihr seht, da geht was. Hey, da geht was. Schwingt die Lände und dann schreit. Wenn ihr unten mit uns seid, yeah.